Ein Sprecher des Außenministeriums der DFRK gewährte am 12. August einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview in Zusammenhang damit, dass die USA in Bezug auf die Religionsfreiheit die DFRK diffamiert hatten. Das Außenministerium der USA, so sagte der Sprecher, veröffentlichte den sogenannten Bericht über die internationale Religionsfreiheit 2015, in dem die DFRK verleumdet wurde. Damit wurde es noch deutlicher, dass die USA unverändert das feindselige Ziel verfolgen, unter dem Deckmantel des Menschenrechtsschutzes und der Glaubensfreiheit das Innere der Republik zu destabilisieren und ihre Gesellschaftsordnung um jeden Preis umzustürzen. Mit dem betrügerischen Aushängeschild des Menschenrechtsschutzes und der Demokratie mischen sich weltweit die Vereinigten Staaten von Amerika willkürlich in die inneren Angelegenheiten der souveränen Länder ein und zertreten die Souveränität anderer Länder und Nationen. So haben sie bereits längst das elementarste Recht dazu verloren, vom Menschenrecht zu reden. Da sie die DFRK nicht mehr militärisch bezwingen können, beschäftigen sie sich wie verrückt mit den Menschenrechtskampagnen gegen die Republik und versuchen mit allen Mitteln, ihre internationale Image zu beeinträchtigen und eine internationale Atmosphäre der Sanktionen und des Drucks gegen sie zu erhöhen. So von sich die feindliche Absicht der USA, des Erzfeindes von Korea, für den Umsturz des Staatssystems der DFRK nicht im geringsten geändert hat, wird die Republik ihre auf die Selbstverteidigung orientierte Wehrkraft mit den atomaren Abschreckungsmitteln als Rückgrat weiterhin allseitig verstärken, um ihre Macht und Revolution zu verteidigen.